Der Sprecher der Panmunjom-Vertretung der koreanischen Volksarmee nahm am 18. August eine Stellung mit folgendem Inhalt. Wie alle anderen feindlichen Handlungen der US-Imperialisten wurde auch der Vorfall in Panmunjom von denen planmäßig veranlasst, um Südkorea für ewig besetzt zu halten und einen Vorwand für Aggressionskrieg zu finden. Im November 1975 wurde in der UNO-Vollversammlung eine Resolution über den Abzug der US-Truppen aus Südkorea verabschiedet und erhoben sich alle Koreaner vom Norden, Süden und Ausland zum Kampf, die US-Truppen, Herd aller Unglücke der Nation zu vertreiben. Die Amis, die davon bestürzt waren, planten die Operation des Baumfällens im gemeinsamen Kontrollrevier in Panmunjom, um durch die Verschärfung der militärischen Spannung auf der koreanischen Halbinsel und die Entfesselung eines neuen Krieges einen Ausweg zu finden. Nach vorheriger präziser Vorbereitung ließen die US-Amerikaner am 18. August 1976 unter dem unsinnigen Vorwand, dass die SP nahe der Brücke Panmun die Aufsicht verhindere und Einsatz der Soldaten rücksichtslos mit Äxten den Baum fällen. Die Soldaten der koreanischen Volksarmee von der nördlichen Seite, die einen Kontrollgang durchführten, versuchten die unsinnige Gangsteraktion der Amis zu verhindern. Sogleich näherten sich die Amis mit Mordwaffen einschließlich der Äxte wie Wölfe den Angehörigen der koreanischen Volksarmee, die gleich einsahen, dass die Provokateure nicht einfach Baum fällen wollten, und so ergriffen die Soldaten der Volksarmee unverzüglich selbstschützende Entgegnungsmaßnahmen. Die Axt, die die Amis auf die Angehörigen der koreanischen Volksarmee geworfen hatten, traf einen Offizier der US-Armee, der vor Ort den Vorfall leitete, am Hals, sodass er sofort starb. Auch ein anderer Offizier der US-Armee kam bei leichtsinniger Handlung ums Leben. Alle anderen von US-Truppen wurden schwer oder leicht verletzt. Die durch die plötzliche Lage bestürzten Amis setzten noch mehr Soldaten ein, dennoch konnten sie die Bestrafung durch die Gerechtigkeit nicht vermeiden. Den Provokateuren wurde nur der elende Tod zuteil. Später beriefen die US-Amerikaner eine sogenannte Versammlung der Sicherheitsgruppe auf höchster Ebene ein und redeten von angeblicher Vergeltungsmaßnahme, um ihrem räuberischen Wesen nach die TVRK als Provokateur darzustellen. Sie ließen die US-Truppen in Südkorea und die südkoreanische Armee in Bereitschaft für den Krieg gegen den Norden eintreten und machten allerlei Umtriebe, was bloß ein unsinniges Spiel auf Grabstätten bedeutete. Wenn die US-Amerikaner mit Äxten uns überfallen, werden sie von den Äxten tödlich getroffen. Wenn sie mit nuklearen Prügeln gegen uns vorgehen, wird das Festland der USA durch Atomkatastrophe zur Asche. Das ist eine Lehre aus dem Vorfall in Panmunjom und aus der darauf folgenden 40-jährigen Geschichte. Die Aggressoren und Provokateure werden nur einen elenden Tod als unvermeidliches Schicksal erleben.